Господь благ. Der Herr ist gut. И мы не устанем повторять это. Und wir werden nicht müde, das Господь immer wieder zu sagen. Благ. Der Herr ist so gut. Он благ тебе. Der Herr ist gut zu dir. И он благ ко мне. Und er ist gut zu mir. Дорогие, у нас такая чудесная романтичная серия тем. Also wir haben so eine wunderschöne und romantisches Thema, also Predigtserienthema. Невеста. Die Braut. Иисус и его церковь. Jesus und seine Gemeinde. Иисус он жених. Jesus ist der Braut, der Bräutigam. Его невеста церковь. Und seine Braut ist die Gemeinde. И вот у нас скоро будут свадьбы. Und bald werden die Hochzeiten bei uns stattfinden. И обручённые с нетерпением ждут, когда же они смогут построить семью и быть вместе. Genau, und die Verlobten warten sehnlichst darauf, einander zu treffen und miteinander zu vermählen. Глаза жениха устремлены на невесту. Die Augen vom Bräutigam sind gerichtet auf seine Braut. Глаза невесты на жениха. Und die Augen von der Braut auf den Bräutigam. И вот если ты спросишь его. Und wenn du ihn fragen wirst. Ну что ты в ней нашел? Was hast du an ihr so gefunden? Она мне по сердцу. Oh, sie liegt mir so am Herzen. Она мне по сердцу, говорит Иисус. Sie liegt mir so am Herzen, sagt Jesus. Я люблю свою невесту. Also ich liebe meine Braut. Я люблю свою церковь. Ich liebe meine Gemeinde. Давайте мы посмотрим картинку, видите? Also lass uns dieses Bild ansehen. Такая красивая, красивая картинка. So ein wunderschönes Bild. Вот здесь невеста стоит перед вратами. Da steht die Braut vor den Toren. И вот сейчас наступит этот момент. Und jetzt kommt dieser Moment. Все ее внимание сконцентрировано на том, что будет происходить там. Und all ihre Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, was dort geschehen wird. И на том, кто ожидает ее. Und auf den, der auf sie wartet. И мы тоже ждем Иисуса. Und wir warten auch auf Jesus. И мы тоже ждем этого дня, когда мы сможем соединиться с ним. Und wir warten auch auf diesen Tag, wo wir uns mit ihm verbinden können. И моя тема сегодня называется. Und mein Thema heißt heute. Ее глаза устремлены на него. Ihre Augen sind auf ihn gerichtet. Откровение 22:17 прочитаем. Lass uns mal aus Offenbarung 22:17 lesen. И дух и невеста говорят: приди. Слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Und der Geist und die Braut sprechen: komm. Und wer es hört, der spreche: komm. Und wenn der dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Пастор сказал за прошлый раз. Pastor hat vorletztes Mal gesagt. Иисус любит свою церковь не потому, что она такая совершенная. Jesus liebt seine Gemeinde nicht, weil sie so vollkommen ist. Но потому, что он такой совершенный. Weil er so vollkommen ist. Он дающий. Er ist der Gebende. Он защищающий. Er ist der Beschützende. Он питающий. Er ist derjenige, der die Gemeinde nährt. И он следит, чтобы она благополучно добралась до бракосочетания. Und er achtet darauf, dass die Gemeinde gut ankommt bis zur Eheschließung. Чтобы она не заблудилась где-то по дороге, да? Damit sie nicht irgendwo sich verirrt auf dem Weg. Поэтому он послал свой Святой Дух. Deswegen hat er seinen Heiligen Geist geschickt. Чтобы он приготовил его невесту. Damit er seine Braut vorbereitet. И довел его до брака. Und bis zur Ehe, also sie bis zur Ehe hinbringt. Невеста Иисуса, кто это? Wer ist die Braut von Jesus? Это мы с вами. Da sind wir gemeinsam. Которые любим Иисуса. Die Jesus lieben. И следуем за ним. Und ihm nachfolgen. Это те, которые жаждут быть с ним и здесь, и в вечности. Da sind diejenigen, die danach dürsten, hier mit ihm zusammen zu sein, auch in der Ewigkeit. Здесь есть жаждущие? Gibt es hier jemand, der sich daran sehnt und dürstet? Это те, кто решили служить Иисусу всем сердцем, всей душой и всей своей крепостью. Das sind diejenigen, die sich entschlossen haben, mit all ihrem Sein, mit all ihrer Kraft ihm zu dienen. Это те, кого Иисус защищает и направляет в небеса. Das sind diejenigen, die Jesus beschützt und die er leitet in den Himmel. Иисус родил свою церковь ценой великой жертвы. Jesus hat diese Gemeinde zur Welt gebracht durch einen sehr großen Preis. Он создал ее с нуля, как мы говорим. Der hat sie praktisch von null auf aufgebaut. Он оставил und небо, gegründet. Er hat den Himmel verlassen. Оставил своего отца. Er hat seinen Vater zurückgelassen. Он поменял свою одежду славы на обычную земную. Er hat seine Kleidung der Herrlichkeit getauscht durch eine ganz gewöhnliche Kleidung. Великий принц. Das ist ein großer Prinz. Пришел на нашу грешную землю. Der kam auf unsere sündige Erde. Чтобы найти тех. Um die zu finden, кто откликнется и последует за ним. Die ihm antwortet und die ihm nachfolgt. И вот мы пели здесь песни. Und jetzt haben wir hier die Lieder gesungen. Wie schön dieser Name ist. Как красиво это имя. Wie schön der Name ist. Как сильно. Да. И все наше прославление, наше поклонение направлено к Нему. Und all unser Lobpreis und Anbetung sind auf ihn gerichtet. Наши глаза направлены к Нему в небеса. Unsere Augen sind gerichtet auf ihn, in den Himmel. И главное послание наших песен. Und die wichtigste Botschaft von unseren Liedern. Не отвращайте своего взгляда от Иисуса. Wendet euer Blick nicht vom Jesus ab. Он прекрасный, он чудесный. Er ist wundervoll, er ist wunderbar. А что, собственно, ты думаешь о Христе? Aber was tust du eigentlich denken, wer Jesus Christus ist? Oh, да, он великий. Oder wer ist? Ja, er ist groß. Он чудный. Ja, er ist wundervoll. Да, он сын Божий. Ja, er ist Sohn Gottes. Он любящий. Ja, er ist liebender Gott. А что ты думаешь о его церкви? Aber was denkst du über seine Gemeinde? Ну, знаете, от твоего отношения к невесте зависит отношение к жениху. Weißt du, von deiner Haltung und deiner Einstellung zu seiner Braut hängt deine Твои Haltung, отношения с женихом. Hängen deine Beziehung zu seinem Bräutigam. Ни один жених не сможет не пригласить тебя на свою свадьбу, если у тебя плохие отношения с его невестой. Also kein Bräutigam würde dich zu seiner Hochzeit einladen, wenn du eine schlechte Beziehung und Einstellung zu seiner Braut hast. Так что стройте отношения. Also bitte baut unbedingt die Beziehungen auf. Okay. Проблема современного христианства. Das Problem von dem modernen Christentum. В том, что церковь нынче не в тренде. Ist in dem, dass die Gemeinde nicht trendig ist, also nicht im Trend. Also ich meine jetzt die örtliche Gemeinde. Und es gibt genügend Christen, которые называют себя членами Вселенской Церкви Христовой, но не привязывают себя к поместной. Also die nennen sich als Mitglieder der Weltkirche, aber binden sich nicht an eine örtliche Kirche an. Они меняют церкви как перчатки. Sie wechseln die Gemeinden wie die Handschuhe. Надоело, разонравилось, пошел в другую. Hab die Nase voll, ist mir zu langweilig, ich gehe jetzt in eine andere Gemeinde. Выбор есть, выбор большой. Die Wahl ist da, es gibt eine große Wahl. Потому что церковь для таких людей не семья. Denn die Gemeinde ist für solche Menschen keine Familie. Семью, как известно, не меняют, да? Denn gewöhnlich wechselt man seine Familie nicht для einfach них so aus. Церковь – это как клуб с интересными мероприятиями. Für sie ist die Gemeinde, sie stellen sich eine Gemeinde als Club, wo man sich vergnügt. Или как сейчас принято говорить, events. Oder wie man jetzt so gewöhnlich sagt, ein Event. И вот перебегая из одной церкви в другую, und indem sie von einer Gemeinde in die andere rennen, вот такие люди, они ставят себя в опасность. Solche Menschen bringen sich in Gefahr. Потому что они могут пропустить самый главный event. Denn sie können das größte Event ihres Lebens verpassen. Свадьбу Иисуса Христа. Die Hochzeit von Jesus Christus. Представляете? Stellt euch vor. И вторая проблема. Und das zweite Problem. Современного христианства. Von dem modernen Christentum. В том, что оно гораздо больше озабочено комфортом человека в церкви. Dass die Gemeinde, dass die moderne Gemeinde sich mehr darum kümmert, dass dem Menschen bequem und gut geht, als in der Gemeinde. Чем служение Христу? Als Dienst an Jesus Christus. То есть вот здесь все для человека. Also hier ist alles für den Menschen. И во главу угла поставлен не Христос, а как чувствует себя человек в церкви. Und im Mittelpunkt, im Zentrum steht nicht Jesus Christus, sondern die Bequemlichkeit und wie sich der Christ fühlt. Понимаете, in der Gemeinde. О чем я говорю, да? Versteht ihr, wovon ich rede? А как человек чувствует себя в церкви? Oh, wie fühlt sich der Mensch in der Gemeinde? Как комфортно ему? Wie komfortabel ist es? А не слишком ли долго длится наша служба? Dauert unser Dienst nicht so lange? Насколько приятно для него проповедь? Wie angenehm ist die Predigt für ihn? Не знаю, насколько моя проповедь будет сегодня для вас приятна. Ich weiß nicht, wie meine Predigt euch heute angenehm klingen wird. Но вот понимаете, вот таким образом человек становится все более и более значительным. Aber wisst ihr, versteht ihr, auf diese Weise wird der Mensch mehr bedeutsamer. Und wichtiger. А Бог все более неважно. Und Gott Schritt für Schritt weniger und unbedeutsamer. У нас в центре стоит кто? Bei uns im Zentrum steht кто wer? На троне нашей жизни? Also wer sitzt auf dem Thron unseres Lebens? Христос. Christus. Не человек. Nicht der Mensch, sondern Christus. И все вокруг него. Und alles ist um ihn. Все им создано, движется, существует для него. Alles, alles ist durch ihn geschaffen, alles bewegt sich um ihn und nicht lebt для für меня, ihn. Nicht für mich. Не для тебя. Nicht für dich. А для него. Sondern für ihn. Давайте воздадим ему славу. Lass uns ihm eine große Ehre geben. Amen. Мы были с Генри однажды в большой американской церкви. Wir waren mit Henry in einer großen amerikanischen Gemeinde. И вот прямо во время богослужения нам раздали такие анкетки. Und während des Gottesdienstes haben wir solche Anketten bekommen, also Scheine bekommen. Нам оценить сервис церкви. Wo man uns angeboten hat, den Service der Gemeinde zu bewerten. Представляете, нам нужно было поставить оценки. Stellt euch vor, wir mussten Noten vergeben. От 0 до 10. Von 0 bis 10. Группе прославления. Der Lobpreisgruppe. Службе порядка. Dem Ordnungsdienst. Проповеди пастора. Wie der Pastor gepredigt hat. И даже службе парковки. Sogar dem Parkdienst mussten wir eine Note vergeben. Мы не могли поверить своим глазам. Wir konnten unseren Augen überhaupt nicht glauben. Представьте себе. Stellt euch vor. Сестра Мэри такая сидит, да, заполняет анкету. Also irgendeine Schwester Mary sitzt da und tut diese Ankette ausfüllen. Сегодня брат Джонс свою машину запарковал прямо перед входом. Der Bruder Jones hat heute sein Auto direkt vor dem Eingang geparkt. Вот null вам. Also jetzt kriegt ihr nur eine Null. И если это еще раз повторится, я пойду в другую церковь. Und wenn das nochmal geschieht, dann werde ich in eine andere Gemeinde gehen. Где мне позволят запарковаться прямо возле входа. Wo man mir erlaubt, direkt vor dem Eingang zu parken. Мои театральные способности пойдут, да? Also ich bin theatralisch okay. Gut begabt. Я так не сказала. Sie hat nicht so gesagt, also ihre Fähigkeit, theatralische Fähigkeiten passen dafür. Вообще-то христианство начинается даже не с порога церкви. Eigentlich fängt das Christentum nicht an der Schwelle der Gemeinde an, но с нашего сердца. Sondern mit unserem Herzen. Там у нас должна быть любовь. Dort muss in uns Liebe sein. Там должна быть у нас посвященность. Dort muss die Hingabe gegenüber Gott sein. Понимаете, о чем я говорю? Versteht ihr, wovon ich rede? Господь благ. Der Herr ist gut. Господь благ. Der Herr ist gut. И вот сегодня все реже можно услышать проповеди о святости. Und heute hört man sehr selten die Predigten über die Heiligkeit. Много его любви. Viel über seine Liebe. Но Господь, он свят. Aber der Herr ist heilig. Да, он любящий, но он ja, свят. Er ist liebend, aber er ist auch heilig. И он хочет, чтобы его невеста, церковь была без пятна и порока. Und er möchte, dass seine Gemeinde, seine Braut ohne Flecken und ohne Fehler Потому ist. Потому что там в небеса не войдет ничто нечистое. Denn dort in den Himmel kommt nichts, was unrein и ist. И он хочет, чтобы его церковь его невеста соответствовала ему. Und er möchte, dass seine Gemeinde, seine Braut ihm entspricht. Но почему-то сегодня в церквях редко говорится о грехе. Aber wieso wird heute selten in Gemeinden über die Sünde geredet? Потому что вдруг кому-то станет некомфортно. Denn es plötzlich jemanden vielleicht unbequem wird. И я уже не говорю об аде. Und ich rede schon jetzt nicht mehr über die Hölle. Понимаете, но это реальность. Versteht ihr, aber das ist Realität. Мы должны это помнить и должны это знать. Wir müssen daran denken und wir müssen das wissen. И мы должны об этом говорить. Und wir müssen auch davon reden. Чтобы дать людям выбор. Damit die Menschen eine Wahl haben. И уже совсем редко в церквях говорится о том. Und schon ganz selten wird in den Gemeinden davon geredet. Что Иисус придет однажды в своей славе за своей церковью. Dass Jesus eines Tages in seine Herrlichkeit kommen wird, um seine Braut abzuholen. И что он будет судить этот мир. Und dass er diese Welt richten wird. Нам нельзя забывать, дорогие. Wir dürfen niemals vergessen, meine Lieben. Что наш приоритет. Dass unsere Priorität. Это даже не количество прихожан в церкви. Das ist nicht sogar die Menge der Besucher, die не kommen. Качество обслуживания в церкви. Nicht die Qualität von den Dienstleistungen in der Gemeinde. Это не призвание церкви. Das ist nicht die Berufung der Gemeinde. Но наш приоритет – это Библия. Sondern unsere Priorität ist die Его Bibel. Его слово. Sein Wort. И спасение человека через чистое Евангелие. Und die Rettung des Menschen durch das reine Evangelium. И вот так как взгляд церкви. Und so ist der современной церкви, скажем так. Also die Anschauung oder der Blick der Gemeinde von der modernen Gemeinde сильно сконцентрирован на себе, ist zu sehr auf sich selbst konzentriert. То многие плохо представляют себе образ славного Христа. Deswegen können die Menschen so schlecht sich Jesus vorstellen, wie er ist. Я хочу сегодня немножко показать вам этот образ. Und ich möchte euch ein bisschen Ihnen diese Gestalt von Jesus zeigen. Как-то подсознательно люди представляют себе Бога Бога, как такого, ну, Деда Мороза, да, который все время хочет что-то доброе сделать. Also irgendwie unbewusst denken sich die Menschen, dass Jesus so ein niedlicher Nikolaus ist, der immer etwas gibt. Да, он все время что-то дает. Also er gibt ständig etwas. Mm-hmm. И он никогда не наказывает. Und er bestraft niemals. И он, наоборот, осуждает родителей, когда они слишком строги к своим детям. Also umgekehrt, er bestraft und schimpft auf die Eltern, wenn sie zu streng zu ihren Kindern sind. И вот у многих людей сформировалось именно такое отношение к Богу. Und genau deswegen ist bei manchen Menschen so ein Denken gekommen, zu einem Denken gekommen. Бог никогда не пошлет людей в ад. Он слишком любящий для этого. Слышали? Gott wird niemals die Menschen in die Hölle schicken, denn er ist viel zu liebend. Слышали, да? Habt ihr schon mal sowas gehört? Да, он любящий. Ja, er ist ein liebender Gott. Но он справедливый. Aber er ist auch ein gerechter Gott. Что ему делать со своей справедливостью тогда? Was soll er dann mit seiner Gerechtigkeit anfangen? И он вообще-то творил ад не для человека. Und überhaupt, er hat die Hölle nicht für den Menschen geschaffen. Он для дьявола его sondern сотворил. Für den Teufel hat er ihn geschaffen. Своей великой милости. Und durch seine große Gnade он дает нам выбор. Gibt er uns die Wahl, что мы выбираем в вечности? Was wir in Ewigkeit wählen. Вот с кем в жизни живешь, там и вечность проведешь. Also да? Mit dem du dein Leben verbringst, dort wirst du auch deine Ewigkeit verbringen. Все справедливо, правда? Alles ist doch gerecht, nicht wahr? И вот когда люди слышат такое однобокое Евангелие, und wenn die Menschen so ein einseitiges Evangelium hören, все грехи прощены, каяться не надо. Also alle Sünden sind bereits schon vergeben, du musst keine Buße mehr tun. Ада нет. Es gibt keine Hölle. Они не видят Христа, sie sehen Christus nicht, который в славе вернется за своей церковью, der in Herrlichkeit zurückkehren wird und seine Braut abholen wird. Всего лишь того Христа, который лежал в яслях, sie sehen immer noch den Christus, der immer noch in der Krippe liegt, который исцелял, der geheilt hat, который плакал над их умершими, der ihre Toten beweint hat, служил людям, der den Menschen gedient hat. Они знают только того Христа, sie kennen nur den Christus, который жил на земле, der auf der Erde gelebt hat, в котором не было ни вида, ни величия, in dem der weder einen Status hatte, königlichen Status noch Pracht hatte. И все, что привлекало к нему людей, und alles was wovon die Menschen angezogen waren, это von то, ihm, что он мог им дать. Das ist das, was er ihnen geben konnte. И мало было тех, кто видел величие Христа. Und es waren sehr wenige, die überhaupt die Größe von Christus gesehen haben. Помните, как он однажды смирил бурю на Генесаретском озере. Könnt ihr euch erinnern, wie er bei dem Galiläischen Meer den Sturm gebändigt hat? Когда ученики, которые были всегда с ним, die Schüler, die immer bei ihm waren, они знали его уже, они проводили с ним все время. Also sie kannten ihn, sie haben ja die ganze Zeit mit ihm verbracht. И когда он усмирил эту бурю, und als er diesen Sturm gebändigt hat, они воскликнули: «Кто это?» Sie schrien auf: «Wer Кто ist das? Это? Wer ist Что das? И волны, и ветры повинуются ему?» Dass die Wellen und der Wind ihm gehorchen. И вот если люди не видят величия Иисуса, und so ist das, wenn die Menschen die Größe von Jesus nicht sehen, они не могут благоговеть перед ним. Sie können keine Ehrfurcht vor ihm haben. Знаете, вот такое понебратство к Богу. Weißt du, so dieses «Ja, du bist mein Kumpel», so eine kumpelhafte Beziehung zu Бог. Ihm. Aber er ist immer вот noch Gott. Так оно было тогда, так же оно сейчас. Das war damals so und es ist immer noch so. Вот представьте себе, Иисус говорил людям слова жизни. Jesus sprach zu den Menschen die Worte des Lebens. Они могли с ним спорить. Aber sie konnten mit ihm diskutieren, streiten. Они могли с ним его унижать, как фарисеи, например. Also sie konnten ihn erniedrigen, wie zum Beispiel die Pharisäer. Или не могли даже его игнорировать, как Пилат. Oder sie konnten ihn sogar ignorieren, wie das Pilatus tat. Иисус ему говорит: «Я пришел, чтобы рассказать людям об истине». Jesus sagte zu ihm: «Ich bin gekommen, um den Menschen die Wahrheit zu erzählen». А Пилат говорит: «Ха, что такое истина?» Und der Pilatus sagt: «Hey, was ist diese Wahrheit?» Повернулся и ушел. Drehte sich um und ging weg. Иисус имел слова жизни. Und Jesus hatte die Worte des Lebens. Давайте мы прочитаем, каким видел Иоанн Богослов. Lass uns mal sehen, wie der Johannes, der Theologe, ihn gesehen hat damals. Откровение 19:11-16. Das ist die Offenbarung der Kapitel 19, die Verse 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als er nur selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seine Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Also König der Könige und der Herr der Herren. Знаете, когда Иисус пришел на землю первый раз, Он пришел не во славе. Kam nicht in seine Herrlichkeit her. Он родился вообще-то в хлеву. Eigentlich ist in einem Stall geboren, рядом с коровами. Neben den Kühen. Не было никакого воинства. Es gab keine Armee. Даже слуг nebendran. Не было. Es gab sogar keine Diener nebendran. И вот хотя он жил не так, как все остальные люди, und obwohl er nicht so gelebt hat wie alle übrigen Menschen, а они говорили о нем. Und sie sprachen über ihn. Он говорит не как книжники, фарисеи, как власть имеющие. Also er spricht nicht so wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sondern wie der, der Macht hat. Но они все равно распяли его. Und trotzdem haben sie ihn gekreuzigt. И когда Иисус придет второй раз, und wenn Jesus das zweite Mal kommt, никто не сможет его отвергнуть. Niemand wird ihn ablehnen können. Все. Alle. Каждый. Jeder. Увидит, услышит его. Wird sehen und wird hören. Независимо от вероисповедания. Unabhängig von dem Glaubensbekenntnis. И написано, преклонится пред ним. Und es steht geschrieben, jeder wird sich beugen vor ihm. Преклонится пред ним. Jeder wird sich beugen vor ihm. Царь царей, Господь господствующих. Der König der Könige, der Herr der Herrscharen. И вот я сегодня хочу нас спросить. Und heute möchte ich uns alle fragen. Какого Христа видишь ты каждый день в своей жизни? Welchen Christus siehst du jeden Tag in deinem Leben? Того, который может тебе что-то дать? Derjenige, der dir was gibt? Или, может быть, того принца? Oder vielleicht diesen Prinzen, который придет однажды за своей церковью, der eines Tages kommt, um seine Gemeinde abzuholen, и он призовет тебя, und er wird dich rufen, чтобы ты был с ним вечно, damit du in seine Ewigkeit verbringst. Wow. Wow. Что тебе больше нравится? Was gefällt dir mehr? Давайте мы прочитаем еще одно место, Марка 6, 2, 3. Lass uns mal noch eine Bibelstelle lesen, die Markus 6, 2 und 3. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihn. Откуда у него такая мудрость, спрашивали они. Also woher hat er so eine Weisheit, fragten sie. От Слова Божьего. Vom Wort Gottes. Он сам был Словом Божьим. Er war selbst das Wort Gottes. Он был пропитан словами Отца. Er war durchtränkt mit den Worten des Vaters. Читайте Слово Божье, будете мудрыми. Also, liest das Wort Gottes und ihr werdet weise. И именно поэтому Иисус мог делать все вот эти великие чудеса. Und genau deswegen konnte Jesus diese ganzen großen Wunder tun. Иисус всегда знал, когда и что ему надо делать. Jesus wusste, wann und wie er was tun musste. Но люди смотрели на него. Aber die Menschen schauten ihn so an. Да это всего лишь сын плотника. Puh, das ist bloß ein Sohn von einem Zimmermann. Да он даже не учился. Der hat nicht einmal was gelernt. И они написано отвергли его. Und es steht ihr geschrieben, dass sie ihn abgelehnt haben. Они даже не слушали его слова. Die haben nicht einmal seinen Worten zugehört. Они смотрели на него, кто он. Sie haben einfach ihn angeschaut, wer ist er überhaupt? И вот все эти дела и чудеса, которые сделал Иисус перед их глазами, они не убедили их. Und all diese Taten, gute Taten, diese Wunder, was er vor ihren Augen gemacht hat, die haben sie nicht überzeugt. И не подействовали к их спасению. Und sie haben nichts dazu gebracht, dass sie gerettet worden sind. Обычно как-то люди встречают по одежке, провожают по уму, да? Gewöhnlich ist es ja so, wenn man das erste Mal den Menschen sieht, dann sieht man erst einmal sein Äußeres und dann, wenn man ihn mehr kennenlernt, dann weiß man, wie er ist. Но вот здесь иудеи проиграли по полной. Aber hier ist alles, hat irgendwie alles nicht funktioniert. Потому что они не оценили Иисуса по его достоинству. Denn sie haben Jesus nicht geschätzt, wie er war. Поэтому они не смогли ничему научиться. Deswegen konnten sie auch nichts lernen. Они вообще не слышали суть его слов, что он говорит. Die haben überhaupt den Sinn seine Worte nicht zugehört. Die haben überhaupt nicht verstanden, was er meint. Иисус удивлялся их неверию. Und Jesus erstaunte an ihrem Unglauben. Если ты хочешь удивить Иисуса, also wenn du Jesus erstaunen willst, удиви его своей верой. Dann erstaune ihn lieber mit deinem Glauben. Okay. Und wenn wir diesen Kapitel weiterlesen werden, очень интересная глава. Es ist ein sehr interessantes Kapitel. Много откровений для себя получила. Ich habe daraus dort viele Offenbarungen für mich persönlich genommen. Deswegen möchte ich das mit euch unbedingt teilen. Мы увидим царя Ирода. Wir werden hier den König Herodes sehen. И вот по всему царству Израиля люди только и делали, что говорили про Иисуса. Und im ganzen Königreich damals haben die Menschen nichts anderes getan, als nur über Jesus geredet. И царь Ирод, конечно, это тоже слышал. Und der König Herodes hat das natürlich auch gehört. Он также охотно слушал Иоанна Крестителя. Er hat auch genauso gerne dem Johannes dem Täufer zugehört. И вот хотя его слова касались его. Und obwohl seine Worte ihn betrafen und ihn berührten. Плода в его жизни они не приносили. Aber haben keine Frucht in seinem Leben gebracht. Вот он посидел, послушал. Also saß da, hat zugehört. Поужасался, поохал. Hat paar Mal sich erschrocken, hat paar Mal gejaucht. И забыл. Und hat es vergessen. Оказывается, wie es aussieht, можно слышать слова жизни. Kann man die Worte des Lebens hören. Но если ты не впускаешь их в свой дух, aber wenn du sie in deinen Geist nicht reinlässt, они не принесут плода для тебя, werden sie keine Frucht für dich bringen, для твоего духа, für deinen Geist, даже самые правильные, самые лучшие слова, sogar die besten und die richtigsten Worte. И вот Ирод, он был не очень умный царь. Und der Herodes, der war kein so kluger König. Он был царем и обладал властью. Er war ein König und hatte Macht gehabt. Но он был трус. Aber er war ein Feigling. Какая-то девчонка. Irgendein junges Mädchen. Покрутила перед ним бедрами. Hat ein bisschen gewackelt mit ihren Hüften. И он уже растаял и продал все то, что было ему дорого. Und dann ist er gleich zerschmolzen und hat alles verkauft, was ihm teuer und lieb war. И вы знаете, как часто бывает, und weißt du, wie es oft passiert, когда кто-то покрутит перед нами, wenn jemand von uns so wackelt, может быть, не бедрами, vielleicht nicht mit den Hüften, но какими-то пустыми обещаниями, aber mit irgendwelchen leeren Versprechungen, и мы уже идем на компромисс. Und schon gehen wir diesen Kompromiss ein. И вот Ирод велел убить Иоанна. Und so hat der Herodes befohlen, dass der Johannes umgebracht wird. Вы знаете, он не Иоанна убил. Wisst ihr, er hat nicht den Johannes umgebracht. Он убил Божьи слова, могущие спасти его душу. Sondern er hat Gottes Worte umgebracht, die seine Seele retten hätten können. Он знал, что Иоанн Божий человек. Er wusste, dass der Johannes Gottes Mann ist. Но сделал это. Aber hat es trotzdem gemacht. И вот все те слова, которые он слышал, не остановили его. Und all die Worte, was er vorher gehört hat, haben ihn nicht daran gehindert, и das zu tun. И не изменили его жизнь. Und haben sein Leben nicht geändert. Поэтому не давай пустых обещаний, которые могут связать тебя. Deswegen gebe keine leeren Versprechungen, die dich binden können danach und können dich sogar dann verderben und kaputt machen. Und auch die nächste Geschichte jetzt zeigt die andere Seite von den Zuhörern. Jesus trifft seine Jünger, die seinen Auftrag erfüllt hatten. Er bittet ihnen an, dass sie sich ausruhen sollen. Und sie schwimmen auf die andere Seite des Ufers. Und die Menschen haben sie gesehen. Und die Menschen beobachteten sie. И они поняли, куда они направляются. Und sie haben verstanden, wohin sie wollen. И жажда слышания слова была так велика. Und ihr Durst nach dem Wort Gottes war so groß. Что они пешком побежали на другую сторону озера, чтобы еще слышать. Dass sie zu Fuß auf die andere Seite des Flusses gegangen sind, um noch mehr zu hören. Иисус стал учить их. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Потому что он видел их жажду. Weil er ihren Durst gesehen hat. К чему я это все рассказываю? Wozu erzähle ich das Ganze? А к тому, как Иисус создавал свою церковь. Wie Jesus seine Gemeinde gebaut hat. Как он ищет тех, кто откликнется. Wie er diejenigen sucht, die ihm antworten. Много званых, но мало избранных. Es gibt viele Berufene, aber wenig Auserwählte. Мало тех, кто откликнется. Es gibt wenige, die beantworten und antworten, die auf ihn hört. И вот глаза невесты устремлены на жениха. Und so sind der Blick der Braut auf den Bräutigam gerichtet. Ее ухо. Und ihr Ohr zu den Worten vom Bräutigam ist gerichtet. Manchmal denken wir uns so, oh, ich habe schon so lange Gott nicht erlebt, ich fühle nichts mehr. Aber sei doch ehrlich zu dir selbst. Wenn du Durst hast, хочешь ли ты видеть Его в своей жизни каждый день? Willst du denn jeden Tag ihn in deinem Leben sehen? И что ты готов для этого сделать? Und was bist du bereit dafür zu tun? Он не может пройти мимо жажды. Er kann nicht am Dursten den Menschen vorbeilaufen. И вот Псалом 10, 4, 5 мы также читаем. Und im Psalm 11 lesen wir. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Es steht ja geschrieben, dass seine Blicke die Menschenkinder prüfen. Also er wägt unsere Versprechungen ab. Er prüft unsere Worte. Зачем? Wozu? Чтобы найти виноватого? Um einen Schuldigen zu finden? Нет. Nein. Он ищет того, на кого излить свое благоволение. Er sucht denjenigen, auf den er seine Güte und seinen Segen ausschütten kann. Его очи обозревают всю землю. Seine Blicke schauen auf die ganze Erde. Чтобы поддержать тех. Um diejenigen zu unterstützen, чье сердце вполне предано ему, dessen Herz ihm komplett hingegeben ist und treu ist. Его глаза устремлены на невесту. Und sein Blick ist auf die Braut gerichtet. Когда любишь, ты не можешь не смотреть на возлюбленную, правда? Also wenn du liebst, dann kannst du nicht anders als nur deinen Geliebten oder deine Geliebte anzusehen. Нас, потому что он нас любит. Der Herr schaut auf uns, weil er uns liebt. И вот он начинает свой поиск. Und so fängt er seine Suche an. И он находит преданные сердца. Und er findet treue Herzen. Которые трепещут перед ним. Die vor ihm zittern. Которые жаждут его. Die nach ihm dursten. Жаждут его прикосновения. Die dursten nach dem, nach seiner Berührung. И он изливает свои милости на них. Und er gießt seinen Segen und seine Güte auf sie aus. Высвобождает свои благословения в их жизнь. Er setzt seine Segen in ihr Leben frei. Мы как-то с Генри ожидали самолета. Wir haben mal mit Handy auf ein Flugzeug gewartet und sind auf dem Flughafen spazieren gegangen. Und so sind wir aus einer Halle in die andere rein. Da war so ein einseitiger Verkehr. Und hinter der Glaswand stand ein junges Paar. И они махали яростно руками и так кричали там кому-то. Und die haben dort gewunken, haben jemanden irgendwie zugeschrien. Hey, сюда, мы здесь. Hey, kommt her, wir sind hier. Они не могли войти. Also sie konnten nicht reingehen. А там в другом конце зала был их друг. Aber dort am Ende der anderen Halle war ihr Freund. Он их искал, но было много людей, он их еще не видел. Und er hat sie auch gesucht, aber es waren so viele Leute, dass er sie nicht sehen konnte. Hey, мы здесь, иди сюда. Und die haben geschrien, hey, wir sind hier, kommt her. Und auf diese Weise haben sie ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen. Also wenn du möchtest, die Aufmerksamkeit des Herrn auf sich zu richten, dann schreie laut, Jesus! Und während des Lobpreises rufe nach ihm und winke mal mit deinen Händen. Hey, Jesus, я здесь, hey, Jesus, ich bin hier, berühre mich. Okay. Зови его. Rufe ihn. И не только по воскресеньям. Und nicht nur sonntags hier, но каждый день. Sondern jeden Tag. Или вы думаете, жениху с невестой достаточно воскресенья? Oder denkt ihr, dass dem Bräutigam und der Braut nur plus der Sonntag ausreicht? Не думаю, да? Das glaube ich nicht. Okay. И вы знаете, я, в Библии невеста, церковь, она ассоциируется с голубкой. In der Bibel wird die Braut, die Gemeinde, mit einer Taube assoziiert. Я как-то прочитала. Ich habe mal gelesen, что у голубей нет периферического зрения. Dass die Tauben kein normales Sehvermögen haben. Die не видят то, что сбоку. Also sie sehen nicht, was an der Seite passiert. То, что перед ним. Sondern nur das, was vor ihnen ist. Поэтому их легко поймать. Deswegen ist es gelingt es den anderen, sie schnell zu fangen. И вот Иисус обращается к своей невесте и говорит. Und so wendet Jesus sich an seine Braut und sagt: Твой взгляд устремлен на меня. Dein Blick ist auf mich gerichtet. Никакие развлечения, ничто не отвлекает тебя от меня. Keine Vergnügungen, keine Ablenkungen lenken dich von mir ab. Ты смотришь на меня, я du на schaust тебя. Nur auf dich und ich schaue auf dich. вот все помышления невесты, они о женихе. Und alle Gedanken drehen sich nur über den Bräutigam. Всем своим существом она хочет быть с ним. Mit all ihrem Wesen, mit all ihrem Sein möchte sie mit ihm zusammen она sein. Она так в него влюблена. Sie ist so dermaßen in ihn verliebt, что готова заплатить любую цену, чтобы быть с ним. Dass sie bereit ist, jeden Preis zu zahlen, um mit dir zusammen zu sein. Любишь ли ты Иисуса настолько? Liebst du Jesus so viel? Чтобы покончить со своим любимым грехом, dass du deine Lieblingssünde lässt, чтобы последовать за ним, um ihm nachzufolgen, даже если тебе это неудобно, auch wenn es für dich unbequem ist. Когда Генри сделал мне предложение стать его женой, als Henry mir den Antrag gemacht hat, um seine Frau zu werden, он сразу меня честно предупредил. Er hat gleich ehrlich mich gewarnt. Придется ехать в Германию. Also wir müssen dann nach Deutschland fahren. Что не сделать ради любви? Also, was macht man nicht wegen der Liebe? Пришлось wegen... ехать в Германию. Also, ich musste nach Deutschland mitfahren. Иногда ради Manchmal, Иисуса für Jesus придется ехать, может быть, не в Германию, а даже в тюрьму. Vielleicht muss man nicht nach Deutschland fahren, aber sogar ins Gefängnis gehen. Любишь ли ты Иисуса настолько? Liebst du Jesus so viel? Чтобы доверить ему свою жизнь. Um ihm dein Leben anzuvertrauen. И вот когда наступит этот день, und wenn dieser Tag kommt, брак Иисуса со своей церковью, der Tag der Hochzeit von Jesus mit seiner Braut, это будет величайшее событие. Das wird ein größtes Ereignis werden. После стольких испытаний, nach so viel Prüfungen und nach so viel, nach so vielen Schwierigkeiten, wir werden uns mit ihm verbinden. Und wir werden immer zusammen sein. Du wirst ihn Angesicht zu Angesicht sehen können. Der Himmel wird jauchzen, das wird feiern, dieses Ereignis. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Этот день настанет. Dieser Tag wird kommen. Этот день настанет. Dieser Tag wird kommen. Это, как мы говорим, это дело времени, да? Wie man so sagt, das ist die Frage der Zeit. Этот день настанет. Und dieser Tag wird И знаете, kommen. Это дает мне такое мужество. Und wisst ihr, das gibt mir so einen Mut. Когда я смотрю не на то, что не на сейчас на проблемы, которые происходят в жизни. Wenn ich jetzt nicht auf diese Probleme schaue, was im Leben so geschehen, но я смотрю туда, в небеса. Sondern ich blicke dahin in den Himmel. Этот день настанет. Dieser Tag wird kommen. И самое лучшее, что мы можем сделать, живя здесь на земле, und das Beste, was wir machen können, indem wir hier auf der Erde leben, это приготовить себя, sich vorzubereiten, к встрече с ним, für ein Treffen mit ihm, и ожидать его, und auf ihn zu warten, когда он вернется за нами, wie er wieder kommt und uns abholt. Дорогие, у нас, конечно, много суеты и проблем. Meine Lieben, wir haben natürlich viel Probleme und viel Hektik in unserem Но Leben. Нам нельзя позволить им задавить нас. Aber wir dürfen nicht erlauben, dass sie uns erdrücken. Поэтому смотри на Иисуса. Deswegen schau auf Jesus.